stehst du in der Tür. Ich muss nicht lange raten, es ist wegen ihr. Zwei Sixpacks im Arm, so kommst du herein. Klar, kein Problem, ein Ohr dir zu leihen. Weil der Himmel nicht mehr voller Geigen hängt und der Alltag sich in jede Ritze zwängt und mein Eros bei euch nicht mehr spüren kann, stoßen wir erstmal mit Ramazzotti an. Ob auf Eis oder ohne, ist heute egal. Los, füll die Gläser nochmal. Los, füll die Gläser nochmal. Was soll ich nur machen, was soll ich nur tun? Was kann ich noch denken, was glaube ich nun? All das sind die Fragen, die dich heute quälen. Du kannst mir die ganze Nacht davon erzählen. Doch auf keinen Fall ohne einen Trunk in der Hand, der das Grau aus unseren Köpfen verbannt und neue Visionen und Mut mit sich bringt und uns vielleicht auch mal zum Lachen zwingt. Gib den Saft aus dem Sudhaus hinein in den Schlund. Wir saufen uns die Seele gesund. Wir saufen uns die Seele gesund. Dass es diesmal echt aus ist, erzählst du erst jetzt. Sie hat dich endgültig vor die Türe gesetzt. Nicht nur eine Auszeit, kein vielleicht irgendwann. Du fragst, ob man meine Couch ausziehen kann. Du hast die Koffer dabei, den Wagenhof voll. Ich reiß die Anlage auf, es dröhnt Rock'n'Roll. Wir wissen zwar beide, es gibt kein Zurück. Doch stirbt mit dir nicht jede Chance auf Glück. Klar, morgen wird es noch nicht besser sein. Gerade drum schenk noch mal ein. Gerade drum schenk noch mal ein. Langsam wird es dir mehr und mehr klar, dass sie eh nicht die Richtige war. Ne dämliche Zicke, die auf Shopping steht und mit jedem Piss einem auf die Nerven geht. Wie wär's denn mit der Kleinen von der Bahnhofsmission? Oder nicht? Ich meine die Nummer, die hast du doch schon. Naja, auch egal, wir finden schon was. Aber vorher erheben wir nochmal das Glas. Kopf in den Nacken und runter damit. Slontjes, lebe der Sprit. Skoll, es lebe der Sprit. Den Kopf überm Waschbecken zweifel ich dran, ob ich dir so überhaupt helfen kann. Ich wisch mir den Mund ab und torke zum Schrank. Vielleicht ist Gin Tonic der richtige Trank. Du hältst ein Feuerzeug und ihr Bild in der Hand. Doch du traust dich noch nicht, hast's noch nicht abgebrannt. Mit Tränen in den Augen siehst du zu mir. Ich fühl mich so hilflos und reich dir noch ein Bier. Mit dem letzten Glas in der Hand schlafen wir ein. Niemand ist gerne allein.